Kundgabe 4417. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.08.1948. Gnade und Liebe, Zuwendungen. Teilhaftig meiner Liebe und Gnade sind alle, die sich nicht abwenden von mir. Ich habe wahrlich kein anderes Ziel, als selig zu machen, die aus mir hervorgegangen und von mir vor ewigen Zeiten abgefallen sind. Wer sich meine Hilfe gefallen lässet, der wird auch selig werden. Ein Übermaß von Gnade steht dem Abgefallenen zur Verfügung, und meine nie endende Liebe leitet ständig ihm diesen Gnadenschatz zu. Was ihr einstens waret, könnet ihr wieder werden, und eure einstige Bestimmung bleibt auch das letzte Ziel. Ihr sollt gleich mir schaffend und gestaltend tätig sein in höchster Wonne, im Besitz meiner Liebekraft und in ständiger Verbindung mit mir. Dieses hohen Zieles wegen durchwandelt ihr diese Erde, denn der Abstand von mir ist noch zu weit. Ihr könnet ihn aber verringern, so ihr den Willen dazu habt, denn dieser Wille ist frei. Alles könnet ihr erreichen, so ihr selbst es wollt. Jede Hilfe wird euch gewährt. Alle Hilfsmittel stehen euch zur Verfügung. Doch wollen müsstet ihr selbst. Und von eurem Willen hängt das Erreichen des Zieles ab. Um nun diesen euren Willen anzuregen zu rechter Tätigkeit, wird euch mein Wort zugeführt und ist dies eine Gnade von höchstem Wert. Denn durch mein Wort wird euch mein Wille kundgetan. Durch mein Wort werdet ihr belehrt über die Auswirkung des recht oder falsch angewandten Willens. Durch mein Wort nehmet ihr an Wissen zu, und ihr könnet nun euren Lebenswandel führen nach eigenem Ermessen. Und also ist die Zuführung meines Wortes eine Gnade, die euch meine tiefe Liebe zu euch zum Ausdruck bringt und euch befähigt, euer Ziel zu erreichen. Doch wieder liegt es nur an eurem Willen, ob ihr mein Wort annehmet oder ablehnet. Die Annahme meines Wortes garantiert euch auch das Erreichen des Zieles. Lehnet ihr aber ab, so gibt es keine Möglichkeit, zum Ziel zu gelangen, denn dann mangelt euch alles: Gnade, Liebe und Kraft. Höret ihr mich nicht an, dann wende ich auch mein Antlitz ab von euch, wenngleich ich euch nicht gänzlich fallen lasse. Aber dann genügt für euch eine Erlösungsperiode nicht. Ein Erdenleben gestaltet euch nicht zu Anwärtern meines Reiches. Dann müsstet ihr noch endlos lange Zeiten die Erde durchwandeln in jeglicher Form. Und eure Erlösung aus der Form wird Ewigkeiten erfordern, weil ihr selbst nicht den Willen dazu habt, euch helfen zu lassen, und ich den Willen niemals zwinge. Denn freie Geschöpfe seid ihr gewesen, und als freie Geschöpfe müsstet ihr wieder den Weg zu mir zurücklegen, wollet ihr selig werden. Amen.